Guten Morgen, hier ist Niemandsland. Wir sind wieder live dabei. Es ist Samstag, der 25. Mai 2013. Von hier aus einen schönen Dank an Borussia Dortmund. Sie haben Spanien einen großen Dienst erwiesen. Sie haben das Land von Herrn Mourinho befreit. Vielen Dank nach Dortmund. Und viel Erfolg heute Abend im Champions League-Finale. Davon wird noch die Rede sein. Auf unsere Art natürlich. Keine Angst. Vielleicht als kleiner Leitartikel zu Beginn unseres Niemandslandes ein kurzes Streiflicht auf Europa. Ja, es geht um die Wurst. Es geht um Mindestlohn, Reichensteuer, Vermögensabgabe. Es geht um ein soziales Europa. Es geht um sichere Renten. Genau das gibt es nämlich nicht. Es gibt keinen Mindestlohn. Die Reichen zahlen wenig Steuern. Vermögensabgabe ist gelacht. Soziales Europa wird immer weiter privatisiert und unter reiche Klicken verteilt und sichere Renten werden bald eine Seltenheit sein, wenn überhaupt. Frankreich, das seit dem 11. Januar in seiner ehemaligen Kolonie Mali Krieg führt, verzeichnete im März diesen Jahres einen neuen Rekord an offiziell gezählten Arbeitslosen, 3,2 Millionen oder 10,8%. Am 20. März trat der französische Haushaltsminister Giraud zurück, weil er in der Schweiz über ein Schwarzgeldkonto verfügt. Ein anderes Land, das uns sehr am Herzen liegt, Spanien, dessen Justiz allein im vergangenen Jahr 101.034 Zwangsräumungen anordnete, das heißt Leute aus ihren Wohnungen prügeln ließ, meldete Ende April einen neuen Arbeitslosenrekord von, Achtung, offiziell 27,2%. Der Schatzmeister der Regierungspartei PP, Luis Parcenas, hatte nach Feststellung von Ermittlern auf einem Schweizer Konto zeitweise 22 Millionen Euro unbekannter Herkunft aufgehäuft. Er zahlte jahrelang am Fiskus vorbei Schmiergelder bzw. Extrasaläre für PP-Spitzenpolitiker, die kamen nämlich aus der Industrie. Spanien beteiligte sich auch am Krieg in Mali. Das alles hat System, das ist System. Deutschland, das Land der schwarzen CDU-Kassen, das Land, in dem die Regierungspartei FDP wegen Betrugs am Donnerstag vor 3 Wochen zu einer Zahlung von 2,2 Millionen Euro verurteilt wurde, ist mit dabei. Ganz vorneweg. Ein Ende der sogenannten Landesverteidigung am Hindukusch ist auch nicht absehbar. Am Krieg in Mali sind mehrere hundert deutsche Soldaten beteiligt. Die Arbeitslosenzahl liegt nach Gewerkschaftsangaben bei 6 Millionen Menschen. Die Regierung redet das schön, zählt es schön, sie zählt weniger als 3 Millionen. Noch nie seit 1990 galten so viele Menschen wie jetzt als armutgefährdet. 15,8% der Bevölkerung. Dazu passt, seit Mitte April ist bekannt, dass deutsche Superreiche auffällig viele Firmen steuersparend in Panama registriert haben. Interessant, Panama. Angehörige der Familien Pietsch, Porsche, Quandt, Burda, Jacobs, von Fink, um nur ein paar dieser Namen, dieser illustren Namen zu nennen. Bei ihnen geht es um Milliarden Euro, bei Uli Hoeneß nur um ein paar Millionen. Berlin nutzt die Krise, um das deutsche Geschäftsmodell durchzusetzen. Das basiert auf Lohndumping, wachsenden Reichtum für wenige, mehr Armut für immer mehr und auf Krieg, bisher nach außen. Es geht für viele hier und anderswo buchstäblich um die Wurst. Guten Morgen noch einmal im Niemandsland, 91.4 FM, bei Contrabanda hier in Barcelona. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Legendäre erste Tonfilme. Aus der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus, Schwerpunktthema Musik und Kino, die Filme Coole Wampe und Dreigroschenoper. Legendäre erste Tonfilme. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Die Musik von Coole Wampe und Dreigroschenoper treibt die Handlung weiter und rückt streckenweise in die Hauptrolle. Sie stehen in der Reihe der legendären ersten Tonfilme in Deutschland. Das heißt auch, vieles an ihnen ist noch stark pantomimisch geprägt. Ein unverwechselbarer Kunststil des Übergangs von der alten in die neue Technik. Ihr Erfolg war riesig. Schon in der ersten Woche besuchten 14.000 Berliner die Kinos, um Coole Wampe zu sehen. In den Drei-Groschen-Film strömten Millionen, bis die Nazis kamen und die Streifen verboten. Und deren, aus Sicht der neuen Herrenmenschen, gefährliche Musik. Beide Filme stammen, von heute aus gesehen, aus demselben Genre des sozialkritischen Films der frühen 30er Jahre. Die Drei-Groschen-Oper von 1931, Coole Wampe oder Wem gehört die Welt? Aus dem Jahr darauf. Zudem transportieren sie als politische Botschaft, dass die Großen sich gern gegen die Kleinen verbünden und zeigen den Kampf der Besitzenden als einen Klassenkampf gegen die, die sie ausbeuten. Beide verarbeiten Brechtschen Stoff und spielen seine Lieder, vertont von Hans Eisler und Kurt Weill. Deren Musik spielt eine tragende, geradezu vorwärts treibende Rolle. Eisler und Weill gehörten zu den engsten Gefährten Bertolt Brechts, haben nahezu alle Songs des großen Dramatikers vertont. Auf der Leinwand werden sie von Ernst Busch und Lotte Lenya vorgetragen, den damals herausragenden Brecht-Interpreten. Die Musik greift gestaltend, kommentierend, zum Teil passgenau ein, wie in der Moritat von Mickey Messer. Und der Haifisch, der hat Zähne, wo zu jedem einzelnen Tonwort die Bilder gesetzt werden. In Coole Wampe mischt sie sich, vom russischen Avantgardisten Sergei Eisenstein inspiriert, antizipierend in das Geschehen ein, indem sie Motive vorwegnimmt. Zum Beispiel in der Radfahrtszene. Die Musik treibt das Geschehen schon gleichsam musikalisch radfahrend vorwärts. Das geschieht, als in den Bildsequenzen die Fahrräder gerade noch zunächst zum Stehen gebracht werden. Eine scheinbar ausruhende Szene wird gestaltet. Die Spannung wird erzeugt durch die Musik, die zugleich inhaltlich wirkt. Die Töne kopieren das Radfahren fast mechanisch. In ihrer Eigenständigkeit erreicht die Musik politisch etwas, was man heute kaum noch findet. Sie ist dialektisch. Wie es der Text und die Bilder sein sollen, wird durch permanente Gegensätze geprägt. Blanken Naturalismus verabscheut sie ebenso, wie es die Filme selbst tun. Der eine karikiert, der andere arbeitet mit Typisierung und Montage. Die Musik rutscht, wie in einem Frage-Antwort-Spiel, fast in die Hauptrolle und wird von den Regisseuren jeweils als vollwertige Mitgestalterin angenommen. Da plätschert keine belanglose Begleitmusik dahin. Die Töne wirken immer kommentierend, erkenntnisfördernd und künstlerisch weiterführend. Durch die Brecht-Songs werden sie einmalig. Entlarvend die Szene, in der sich Jackie und Mackie begegnen, der eine Polizeichef von London, der andere der größte Verbrecher von Soho. Dem geht szenisch die Ballade »Soldaten wohnen auf den Kanonen« voraus, in der es darum geht, wie sie sich lustvoll daran erinnern, dass sie aus den braunen oder blassen fremden Rassen Beefsteak Tatar gemacht haben. In der Erinnerung an ihre gemeinsame Jugendzeit singen der Räuber McKee und der Polizeipräsident Brown den Kanonensong. John war darunter und Jim war dabei. Und George ist erschossen geworden. Doch die Armee fragt keinen, wer er sei. Und marschierte hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kopf bis auf die Hand. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braune oder blasse, dann machte sie sie leichter auf ihr Beefsteak-Tartar. John ist gestorben und Jimmy ist tot. Und George ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch groß. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Von Kampf bis auf die Hand. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, dann machte sie sie leichter auf ihr Beefsteak. Wunderbar stimmig auch die Szene, in der Polly Peachum Mackies Bande in ein Bankkonsortium verwandelt und wie sich dann in der Schlussszene zu den Klängen der letzten Strophe des Haifischlieds der Verbrecher, die Bankchefin und der Polizeioberst lachend über einen Tisch beugen, absolut musikkorrespondierend. Anschließend, ebenfalls passend zum Liedtext, wandern die Armen langsam ins Dunkel weg, als tauchten sie irgendwohin ab. Hier passt wieder jedes Wort des Songs zum Bild. Im Coole-Wampe-Film kommt die neue Brechtsche Kunstauffassung zur vorläufigen Vollendung. Und die neuartige Montagetechnik, die außerdem jedes Pathos entzieht, wird durch die Musik ebenfalls 1:1 mitgestaltet. Erste Szene. Großaufnahme. Brandenburger Tor. Schnitt. Großaufnahme eines Quadrats aus Fabrikschloten, gen Himmel weisend. Großaufnahme Hafenbrücken und Fabrikstraße aus der Vogelperspektive. Dann Eisenbahnzug mit Rauchwolke. Schwenk hinüber zur Mietskaserne mit liebevoll gebundenen Gardinen im Rauch. Dann Mietskasernen aus der Froschperspektive. Schmale weiße Vierecke werden zwischen dunklen Brandmauern weit oben sichtbar. Kein Baum, nichts. Dazu martialische Klänge, Brüllen. Die Musik kommentiert nicht, sie verstärkt. Sie klingt unheilverkündend, drohend und treibend. Auch nimmt sie Motive vorweg und erzeugt so Spannung. Nächste Szene. Druckmaschinen, die wie rasend Zeitungen ausspucken. Musik, Tempo, Standbild, man liest. Überschriften. 100.000, 2 Millionen, 3, 4, 4,5 Millionen Arbeitslose. Am Ende stoppt die Druckmaschine bei den kleinen Meldungen in der Zeitung. Ein Arbeitsloser weniger. Schon in den ersten 1,5 Minuten wird die Gesellschaft bildlich vorgeführt. Dialektisch in Form und Inhalt. Gegeneinander geschnitten, scharfkantig montiert, holzschnittartig. Jede Einstellung eine moderne Grafik. Die Musik schon während die Schrift noch läuft, laut, atonal, gegenmelodisch und disharmonisch. Die Leierkastenklänge zur Wohnzimmerszene kommen aus dem Hinterhausschacht. Sie ergeben ein billiges Lied in Endlosschleife, eintönig, einschläfernd, wirken genau wie die Einrichtung von Küche und Wohnstube dieser illusionistischen Arbeiter. Von wegen, der Tüchtige kommt immer vorwärts. Keine Trauer um den toten Sohn und Bruder, stattdessen Sorge um die gepfändete Wohnung. Herumrennen der Tochter von Amt zu Amt, mit bewusstem Herausschneiden des Tones. Musik durch Tonwegnahme genau an den Stellen, denen sonst das einzige Gewicht beigemessen wird. Den Behördenvertretern wird der Ton abgedreht, der erst auf der Straße zurückkehrt. Die Marschmusik aus dem Kaisersender, die Kleingartenszenen begleitet, wo die Arbeiter sich in ihrem Unglück mit der Natur, dem Müßiggang und dem Alkohol trösten, zeigt, worauf sie da warten, während sie Karten spielen. Auf den Krieg, der dann kommen wird, wenn sie meinen, dass sie dies weiter nicht betrifft. Ich fühle mich hereingelegt, sagt Fritz nicht nur zu seiner Anni. Dagegen setzt der Film das Opus Lernt zu siegen. Obgleich das Lied von den Säckeschmeißern in der letzten Szene nicht erklingt, so hört man es im Geiste doch. Sehr prototypisch und treffend wird hier auf engstem Raum in knappster Form die Weltwirtschaft vorgenommen. Es reicht nicht, Unterdrückung zu beschreiben. Man muss sich durch die Aushebelung von Gewohntem erst offen machen für Neues. Beide Filme, wieder unter diesem Aspekt anzusehen, lohnt sich. Aus der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus, Coole Wampe und Drei-Groschen-Oper. Text Anja Röhl. Anja Röhl, 1955 in Hamburg geboren, erst Beruf Krankenschwester, dann Studium der Psychologie, Germanistik, Kunst und Sonderpädagogik, Dozentin in der Erwachsenenbildung, freie Autorin seit 2006, zahlreiche Veröffentlichungen, zuvorderst in Junge Welt, zu Theater, Film und Buch. Die Informationen zu den zwei Filmen. Coole Wampe, Deutschland 1932, 74 Minuten lang. Regie Slatan Dudov. Drehbuch Bertolt Brecht. Ernst Ottwall, Slatan Dudov. Musik Hans Eisler. Darsteller Hertha Thiele, Ernst Busch, Martha Wolter, Lili Schönborn. Die Drei-Groschen-Oper, Deutschland 1931. 112 Minuten. Regie G. Georg Wilhelm Pabst. Drehbuch Laszlo Weider, Leo Lania, Bella Balatz. Musik Kurt Weil. Darsteller Rudolf Forster, Carola Neher, Ernst Busch, Fritz Rasp, Lotte Lenja. Respect. Ja, das waren die Flower Pornways, eine sogenannte Ostgruppe. Noch einmal willkommen allen Hörerinnen und Hörern, meine Damen und Herren, die sich jetzt erst dazugeschaltet haben zu unserem heutigen Niemandsland. 2 Stunden Unterhaltung, Musik, Hintergründe, Politik, Geschichte und allerlei Klamauk auch zwischendurch. Ein kühler, aber freundlicher Samstagvormittag hier in Barcelona, in der gräflichen Stadt. Es ist 11:15, gefühlte 17 Grad draußen. Studio auch Werner, hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Geht's gut? Ja, also ich habe mich jetzt nicht dazu geschaltet, ich habe mich einfach dazu gesetzt. Du hast ja einen Tisch gesetzt, vors Mikro. Das ist gut. Ja, ereignisreiche Tage, diese Tage jetzt hier. Die Welt blickt heute, die Fußballwelt natürlich, die Welt hat andere Probleme. Die Fußballwelt, die es sich leisten kann, blickt heute auf London. Da stehen zum ersten Mal 2 Bundesligamannschaften in einem Champions-League-Endspiel. Sowas hat es ja noch nie gegeben. Es gab mal 2 englische Mannschaften, die ins Endspiel kamen. Und wir zweifeln von hier aus natürlich auch den Sinn dieses Wettbewerbs ein bisschen an, aus vielerlei Gründen. Wir sind natürlich Fußballfans, das sagen wir gleich vorweg. Aber wir haben sehr viele Bedenken, wenn wir an diesen Rummel denken, an diese Industrialisierung des Fußballs, an diese ganze Merchandising-Geschichte. Der Fußball ist längst auch ein Spielball gelangweilter Millionäre, die sich Fußballclubs kaufen, denen ihre Schulden anschreiben und dann als, ja könnte man sagen, als Geldautomat benutzen, um sich die Taschen zu füllen. Und die Fans rennen natürlich hin, kaufen Trikots, Plastiktrikots, die kosten in der Herstellung vielleicht 80 Cent, dafür zahlen die 80 Euro. Verrückte Welt, oder? Ja, ja, also es geht jetzt so weit, in Barcelona sogar. Das Columbus-Denkmal unten an Ramblers ist vorgestern aufgewacht mit einem, hatte der Columbus ein Barca-Hemd übergestülpt, ein riesengroßes. Und von hinten konnte man lesen UNICEF, das steht ja schon einige Jahre auf dem Trikot von Barca, und vorne auf der Brust Qatar Foundation. Ne? Aber das haben nicht irgendwelche Fans gemacht, sondern offizielle Werbeaktionen mit Einverständnis und Erlaubnis vom Rathaus. Ne? Qatar Foundation, dazu muss man sagen, der Scheich von Katar zahlt jedem syrischen Soldaten, der überläuft, zu seinen islamistischen heiligen Gotteskriegern, $50.000. Qatar Foundation, Barca zahlt also indirekt mit $50.000 an jeden syrischen Soldaten, den sie rübergezogen kriegen. Willkommen in der Fun City, die Spaßstadt am Mittelmeer. Hier ist alles möglich, was das Geld erlaubt. Übrigens, Frau Merkel wurde gefragt vor ein paar Wochen, welche Mannschaft sie bevorzuge. Und sie sagte, ich bin Bayern-Fan. Echt? Vor ein paar Tagen wurde sie nochmal gefragt, welche Mannschaft sie bevorzuge. Sie sagte, ich bin Fan von Borussia. Kommt drauf an. Das ist authentisch. Das heißt, das charakterisiert ein bisschen die Merkel. So ist sie halt. Wenn man sie auf einer Treppe sieht, weiß man nie, geht sie rauf oder geht sie runter. In der Politik ist es ähnlich. Die Politik machen ja andere im Hintergrund. Ist ja die Bundesbank und die Hedgefondsmanager, die diktieren halt, was geschehen soll. Jedenfalls, Werner, 2 deutsche Mannschaften stehen im Finale der Champions League. Das gab es noch nie. Der Spiegel sagt, das muss etwas heißen. Und wir fragen, muss es das wirklich? Der Spiegel fragt das natürlich auch. Wir wissen, wie der Fußball ist. Der Fußball ist launig. Der Fußball ist Fortuna. Ein Tor mehr von Arsenal im Achtelfinale gegen die Bayern. Ein Schiedsrichter, der das Abseitstor von Dortmund gegen Malaga erkennt, ein paar Zufälle weniger oder mehr und die Welt würde ganz anders aussehen. So ist Fußball, das wissen wir. Das wissen wir seit Jahrzehnten, seit wir praktisch zum ersten Mal einen Ball in der Hand hatten, waren auf einem Bolzplatz am Dorfrand und wussten, der Ball kann an die Latte knallen und dann ist es kein Tor. Der Schiedsrichter kann betrunken sein, sieht nichts und dann ist ein krasses Abseits plötzlich ein Tor. Und man steht blöd da. Oder bestochen. Bestochen. Eine goldene Uhr. Der Schiedsrichter hat plötzlich eine goldene Uhr am Armgelenk. Und eine Blondine steht vor der Schiedsrichterkabine und lächelt. Dann wissen wir, oh, oh, oh, oh, oh. Trotzdem muss man sich fragen, was heißt das denn? Dass ausgerechnet das Land, das nun den Kontinent finanziell beherrscht, politisch zu unterjochen versucht, wenn wir das mal krass ausdrücken, sein Modell aufzudrücken versucht, von Sparen, Sparen, Sparen, Sparen. Dieses Land hat das was zu bedeuten, dass die zwei Mannschaften sich durchgesetzt haben. Was hat Fußball mit Politik, mit Wirtschaft, mit Gesellschaft zu tun? Wenn man an die Merkel denkt, nicht viel, oder? Ja, also wenn du die Frage mir stellen würdest, ne, bist du heute Abend für Dortmund oder für Bayern, würde ich sagen, ich bin ganz klar für St. Pauli. Ja? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ob das jetzt zwei deutsche Mannschaften sind, die da im Endspiel sind, oder Shakhtar Donetsk gegen Celtic Glasgow, das ist mir eigentlich völlig egal. Ich bedauere nur, dass Barca nicht dabei ist. Das haben wir ja schon vor zwei Wochen hier bejammert, als Barca so klamourös praktisch deklassiert wurde, leider. Uns hat das gar keinen Spaß gemacht, das anzusehen. Aber es ist nun mal geschehen. Jedenfalls, das Finale von Wembley zeigt, sagt der Spiegel, dass sich die Verhältnisse grundlegend ändern lassen. Im Frühjahr 2000, als es vor allem um die Nationalmannschaft schlecht stand, setzten sich die Verantwortlichen der Bundesliga und des Deutschen Fußballbundes zusammen und beschlossen einen Plan. Sie wollten das machen, was auch Politiker gern verkünden. Eine Bildungsoffensive starten. Merkel hat zuletzt 2008 die neue BRD ausgerufen, die Bildungsrepublik Deutschland. Hat jemand davon etwas bemerkt? Ein paar Besuchstermine von Merkel, dann wurde die neue BRD natürlich vergessen. Die Verantwortlichen des Fußballs aber waren hartnäckiger. Sie erinnerten sich 2400 Jahre zurück, als Platon in Athen seine Akademie gegründet hat. Ein Ausbildungsinstitut für junge Menschen. So müssen wir es auch machen, dachten sie. Und wenn das nicht ganz so war, dann entwickelten sie immerhin von sich aus die Einsicht, dass es auf die Ausbildung ankommt. Alle Vereine der ersten und zweiten Bundesliga mussten sich verpflichten, eine Akademie für junge Spieler zu gründen. Gut ausgestattet mit Trainern, Plätzen und Entmüdungsbecken. Werner, warst du schon mal in einem Entmüdungsbecken? Ja, aber das sage ich jetzt nicht, woran ich bin. Gut. Die haben also alle Entmüdungsbecken gekriegt, um nach dem Training sich da reinzuhängen und auf Neudeutsch, sag mal, ja, abzuschillen, down zu coolen und was die jungen Leute heute alles so erzählen an Denglisch Kauderwelsch. Jedenfalls, das ist wirklich passiert. Die Schwerpunkte der Ausbildung wurden verändert. Bis dahin waren die Deutschen weltweit vor allem als Panzer gefürchtet, als Kraftfußballer, die kaum einen Ball stoppen, aber endlos rennen konnten, sagt der Spiegel. Wir sagen das nicht. Wir kennen die Spieler aus den 70er Jahren, Overath, Beckenbauer, die konnten alles, die konnten Bälle stoppen. Hoeneß, der konnte schlecht die Bälle stoppen, aber der konnte rennen. Hoeneß, der rannte eigentlich mehr immer geradeaus. So ein richtiges Dribbling hatte der eigentlich nur, wenn er viel Platz hatte, konnte ein bisschen dribbeln. Er konnte den Ball praktisch nach links vorlegen und hinterher rennen. Aber eng am Fuß führen, das war schwer für Hoeneß. Und was er heute macht, ist halt hauptsächlich das Finanzamt austribbeln. Ja. Jedenfalls, es ging darum, dass es wirklich gelungen ist, und das muss man anerkennen, fußballerisch zumindest, hat Deutschland etwas geschafft. Die Bildungsoffensive hat praktisch geklappt. Trainer, Spieler, Kondition, Technik, Taktik. Alles wurde geübt bis zum Umfallen. Und dann gab es erste Erfolge. Die Nationalteams der U17, der U19, der U21 holten Europameistertitel. Und auch bei der WM 2000 bezauberte eine junge deutsche Mannschaft die Herzen der Welt. Fußballerisch gesprochen hat das also geklappt. Was in der Politik nicht geht, hat im Fußball wohl stattgefunden. Deutschland hat sich von Grund auf renoviert, hat wirklich einen schnellen, jungen, tollen Fußball entwickelt, mit Spielertypen wie Götze oder die ganzen jungen Wirbelstürme, die da in den einzelnen Bundesligamannschaften herumwirbeln. Und das kann man wirklich sehen und das muss man anerkennen. So ist es. Die Bayern wollen natürlich nicht gerne, die Bayern-Fans vor allen Dingen, wollen nicht gerne etwas von Hoeneß hören. Die sagen, wir stehen hinter Uli. Das ist Privatsache, hatten wir vor 2 Wochen hier, die Bayern-Fans. Ja, du wolltest dazu etwas sagen. Hoeneß, hast du da neue Zahlen vorliegen oder nee, also da neue ist Erkenntnisse? Es merkwürdig still geworden um den. Also mindestens, was ich von hier aus so mitkriege. Ne? Aber der hat ja letztes Jahr so einen Spruch getan, ne? Unsere Spieler, also vermutlich bezieht er sich auf die Bayern-Spieler, sagt, unsere Spieler kicken schon jetzt eine Halbzeit fürs Finanzamt. Da kommen wir nicht weiter, wenn man 60% oder 70% nimmt. Ja? Aber vielleicht hat er da als fürsorglicher Vater nicht nur an die Spieler gedacht, sondern an sich selber auch. Da könnte das nicht sein. Ja, das glaube ich auch. Und er hat natürlich an seine Wurstfabrik gedacht. Ja, der also ist wirklich ein, wie man hier sagen würde, ein authentischer Ich und der Butter. Ja? Oder schon vor 2 Jahren oder so hat er auch einen anderen Spruch getan. Die Finanzwelt zeigt keine Bereitschaft, zur Volkswirtschaft beizutragen. Eine Krankenschwester trägt mehr zur Volkswirtschaft bei als ein Spekulant, sagt dieser Typ, der ja also nichts anderes getan hat, als zu spekulieren an der Börse. Er hat ja recht. Und ich glaube, so Gestalten wie Uli Hoeneß, eins muss man ihnen anerkennen, das sind authentische Schizo-Leute. Ich glaube, dass er glaubt, was er selber sagt. Der betrachtet sich nach wie vor als ehrlichen linken Menschen, der einfach einen kleinen Fehler begangen hat. So sieht er sich selber, so muss er sich sehen. So sehen ihn auch viele Fans. Und eins muss man Hoeneß lassen, der Verein FC Bayern, der ist finanziell gesund. Das hat kein anderer Verein, während die spanischen Vereine die reinsten Blasen sind, die reinsten Schuldenblasen, die jeden Moment platzen können, wenn da das Finanzamt mal zuschlagen würde oder die Banken ihre Kredite zurückfordern würden, dann würde das Ganze zusammenschnurren auf eine Dimension, die ist ein Hundertstel von dem, was sie sind. Während die Bayern, die haben Überschüsse. Bayern hat, ich weiß nicht wie viele Millionen, etwa 150 Millionen Überschuss. Und das hat kein anderer Verein in Europa. Uli Hoeneß gehört zu dieser Clique, die es geschafft haben, diesen Verein finanziell und sportlich nach oben zu treiben, mit einer ganz klaren Marschroute und mit einem Buchhalter, das ist auch lustig, im Spiegel wird er zitiert. Dieser Buchhalter wird als eine ehrliche Haut dargestellt in dem Spiegelartikel, dem es wirklich gelungen ist, die Einnahmen und die Ausgaben so eisern zu kontrollieren. Er hat natürlich nicht aufgepasst im Fall Hoeneß, das müssen wir auch dazu sagen. Jedenfalls, Bayern gilt als vorbildlich, was seine wirtschaftliche Lage betrifft. Das ist ja immerhin etwas, welchen Anteil da Typen wie Uli Hoeneß haben, der Kaiser natürlich, Beckenbauer, die anderen Leute aus dem Vorstand, auch Fußballer. Das können wir so nicht beurteilen. Wir verlassen uns da auf Presse und Artikel und alles, was wir so wissen und hören. Ja? Vielleicht ist da der Merkel deshalb zuerst Bayern eingefallen auf die Frage, mit wem sie sympathisiert. Weil Nulldefizit, das muss sie doch ungeheuer beeindrucken. Ja, das hat sie bestimmt beeindruckt. Ja, dass Merkel wird da wahrscheinlich sich sehr gefreut haben. Gut, ein bisschen Musik. Wir haben hier die neue CD von Fanny van Dannen vor uns liegen. Die heißt Fischsuppe. Da sieht man ein Schweinchen, das fordert Fischsuppe. Denn wenn ein Schweinchen Fischsuppe fordert, heißt das, das Schweinchen wird am Leben gelassen und Fische müssen dran glauben. Die kommen in den Kochtopf. Das ist eigentlich eine sehr vernünftige Forderung. Und die unterstützen wir hier auch vom Niemandsland. Solidarität mit den Schweinchen. Das Lied von Fanny van Dannen heißt Unruhe. Live. Wenn wir wieder mal still da sitzen und der Fernseher tadellos läuft,

Ich habe schon jetzt... Hab schon der Bundeskanzlerin getwittert. Die twittern ja jetzt alle, die Idioten. Ne? Und habe ich hier getwittert. Ich sag, können wir vielleicht mal mit dem Roten Kreuz sprechen, dass die vielleicht neben den Blutspendetermin vielleicht so Einschläferstündchen einrichten können. Ne? Natürlich gegen Organspende. Ne? Wohl. Wer will das denn? Nazi-Niere. Nazi-Leber, Nazi-Augen. Wie sieht man dann die Welt? Wer weiß das? Nee, dann kriegen sie es geschenkt, ne? Ja, der makabre Humor und der teilweise drollig makabre Humor des Herrn Fanny van Dannen mit dem Stück Unruhe von seiner CD Fischsuppe. Niemandsland 91.4 FM, hier bei Contrabanda, ein herrlicher Samstagvormittag, kühl, aber frühlingshaft schön, das Wetter. Für morgen übrigens Regen angekündigt, was eigentlich sehr selten ist um diese Jahreszeit, aber was soll's. Wir freuen uns, da wird die Stadt gespült, die Kanäle werden durchgepustet und die Luft wird gewaschen. Wir hatten ein bisschen über die Champions League gesprochen, ob das Zufall war, dass jetzt zwei Bundesliga-Vereine im Endspiel sind und warum und was. Wir hatten über die Aufbauarbeit des DFB und ja, der Bundesliga-Präsidenten gesprochen. Diese Fußballakademien mit Trainern, Plätzen und Entmüdungsbecken. Entmüdungsbecken für alle, das fordern wir natürlich auch. Es hat geklappt. Da heißt es, das Finale der Champions League, laut Spiegel, ist ein Produkt dieser Bildungsoffensive. Die Bayern, David Alaba, Thomas Müller und Manuel Neuer haben diese Akademien durchlaufen, genauso wie die Dortmunder Martin Götze, Mario Reus und Mats Hummels. Beide Mannschaften spielen einen schnellen, technisch versierten Kombinationsfußball. Spielerisch stark, aber nicht verspielt. Ohne Kraftmeierei, aber mit genug Konditionen, um den Gegner 90 Minuten lang schon an dessen Strafraum angreifen zu können. Der deutsche Fußball heute sieht komplett anders aus als im Jahr 2000. Interessant dieser Artikel, besonders für Fußballphilosophen und Fußballsoziologen ist das ein interessanter Artikel. Die Wahrheit ist aber auch, und man weiß es längst, dass großer Fußball großes Geld braucht. Die vier Halbfinalisten der Champions League in diesem Jahr, München, Dortmund, Real Madrid und der FC Barcelona, haben alle riesige Stadien, die fast immer voll sind, Fernseh- und Vermarktungsgelder sprudeln. Alle sind in der Lage, Stars zu kaufen. Und sie tun das auch. Fußball ist das große Geld. Zum Schluss wird noch aufgeführt, dass es auch einen neuen Männertyp gibt. Der Sieg in Wembley wird der erste internationale Erfolg eines neuen Männertypus in Deutschland sein. Da wird ausgeführt, dass die Spieler keine Leitwölfe mehr sind. So kernige Typen, Achtung, da sträubt sich einem das Nackenfell wie Lothar Matthäus. Der galt ja immer als Leitwolf. Was das auch immer sein soll. Die Fußballmannschaft wird mit einem Rudel verglichen, das in einem Tierfilm von National Geographic sich dann auf ein Reh stürzt und das zerfleischt. Da immer Lothar Matthäus vorneweg. Michael Ballack natürlich auch. Diesen Männertypus gäbe es nicht mehr laut Spiegel, sondern da sind jetzt junge, sanfte Spielertypen, die alle miteinander kooperieren. Sana, ich sehe dein Lächeln. Softies, die neuen Softies. Ja. Iniesta zum Beispiel, Xavi, solche Leute. Warte, Bammel ist auch hier. Wir machen mal gerade einen Mikrotest und dann machen wir eine kleine Begrüßungsrunde. Augenblick. Ja, im Studio auch mittlerweile hier angekommen. Bammel, hallo, guten Morgen. Moin, moin. Wie geht's denn? Super. Ja? Ja. Alles okay? Alles prima, alles im Lack, wie man so schön sagt. Im Lack, im Lack und im Frack, im Chapeau-Klack. Jo. Sag mal, Bammel, hast du interessante Sachen mitgebracht? Hast du die Sachen mitgebracht, die du auf Internet uns angekündigt hattest? Ja, ja, ich habe einen Haufen Informationen mitgebracht. Die nächste Stunde kann ich euch voll da quatschen. Gut, da geht es um ein Trash-Festival in Deutschland, oder was? Ein katalanisches Trash-Film-Festival, habe ich das richtig verstanden? Ja, du hast es insofern richtig verstanden, dass es ein Trash-Film-Programm gibt. Aha. Im Rahmen des Internationalen Kurzfilm-Festivals in Hamburg, das es seit über 20 Jahren gibt, ein tolles, kleines, unabhängiges Filmfestival in Hamburg. Inzwischen eines der größten internationalen Kurzfilmfestivals in Europa und trotzdem immer noch schön unabhängig und durchgeknallt. Ich mag das Festival immer noch sehr gerne und habe auch vor vielen Jahren schon da mitgearbeitet, als ich noch im 3001 Kino in Hamburg gearbeitet habe. Und ja, und jetzt habe ich richtig verstanden, 3001 Kino, nicht ja, 2001? Ist so ein 3001 ist ein kleines Programmkino im Hamburger Schanzenviertel. Mhm. Grüße an meine Kollegen in Hamburg und an meine Dame des Herzens, die im Schanzenviertel sitzt und ihre Wohnung putzt im Moment, glaube ich. Mhm. Und ja, das ist so ein kleines Viertelkino, also ein Programmkino in ja? Hamburg. Kiezkino, gut. Ja, genau. Und zum Primavera Sound Festival gibt es auch nachher vielleicht etwas zu sagen. Wollte ich ganz Nick kurz was Cave sagen, ist ja, ja da, ne? Genau. Und Blur, die waren wohl gestern Abend hier in der Stadt. Und das heißt ja immer unabhängig, nicht kommerziell, aber so Gruppen wie Blur, da kommt man schon ins Grübeln. Ne? Aber Nick Cave bei den ist mit Eintrittspreisen. Ja, ja. Gut. Also, gleich gibt's den Katastrophenblock um 11. Und danach eben kulturelle Sachen, jenes Trash-Film-Programm und Primavera Sound Festival und verschiedene andere Dinge, die wir hier noch auf dem Programm haben. Vielleicht noch ein Lied von Fischsuppe. Ich hoffe, Ihnen hat das gefallen, meine Damen und Herren, das Lied über den Krieg. Wir hatten vorhin eingangs auch gesagt, im sogenannten Eingangsleitartikel, dass Deutschland auch in Afrika engagiert ist. Mit ein paar hundert Soldaten hängen sie jetzt mit in Mali. Sie sind dabei, Syrien aufzurollen von der Türkei aus. Überall sind deutsche Soldaten wieder mit dabei. Wer hätte das gedacht? Vorne Verteidigung der Demokratie am Hindukusch und solche Sprüche. Fanny van Dannen, Fischsuppe, was Krieg ist. Alle wissen, dass Regen nass ist, dass es schön ist, wenn die Sonne scheint. Alle wissen, wie hässlich Hass ist und dass man Tränen weint. Alle wissen, wie wichtig Öl und wie wertvoll die Musik ist. Aber niemand hat den deutschen Soldaten gesagt, was Krieg ist. Ich weiß, was Worte bewirken können, und der Bäcker kennt sein Brot. Auch der Bestatter weiß, wovon er lebt, sein Arbeitgeber ist der Tod. Und Nietzsche hat uns allen gesagt, dass das Leben nicht ohne Musik ist. Aber niemand hat den deutschen Soldaten gesagt, was Krieg ist. Jetzt sind viele traumatisiert und wir fühlen mit ihnen. Sie wollten etwas mehr, sie wollten der Gesellschaft dienen. Jetzt sind sie nicht mehr die, die sie waren, und wir wissen, wie machtlos Musik ist. Warum hat niemand den deutschen Soldaten gesagt, was Krieg ist? Das hätte ihnen jemand sagen müssen, sie haben so oft gefragt. Sie wollten es so sehr wissen, aber niemand hat es ihnen gesagt. Nun hören wir den Trauermarsch und wir wissen, dass auch das Musik ist. Woher hätten die Soldaten denn wissen können, was Krieg ist? Wieso wissen denn deutsche Soldaten nicht, was Krieg ist? Ausgerechnet deutsche Soldaten wissen nicht, was Krieg ist. Samstag, der 25. Mai 2013. Die Katastrophen und vermischten Meldungen im Niemandsland. Da ist zuerst einmal auf der Homepage der ARD das Gesicht von Frau Lagarde. Die Frau, die praktisch die Geißel der Dritten Welt war und die Geißel der Schuldenländer, die hat selber ordentlich Dreck am Stecken. Jetzt aber als verdächtige Zeugin davongekommen. Ein Anklageverfahren wegen Beihilfe zur Veruntreuung öffentlicher Mittel bleibt IWF-Chefin Lagarde erstmals erspart. Die 57-Jährige konnte den französischen Gerichtshof der Republik nach zweitägiger Vernehmung als verdächtige Zeugin verlassen. Denken wir daran, dass Leute aus der Oberschicht, wenn die sich gegenseitig anklagen, geklaut zu haben, da ist natürlich immer was dran. Nur die Frage ist, wer kauft die besseren Richter, wer kauft den Gerichtshof, wer entlässt Richter und wer gewinnt dann in dieser Schlammschlacht. Das ist also nicht eine Frage der Gerechtigkeit und der Justiz, sondern es ist eine Frage von Einfluss, Macht und den anderen praktisch niederhetzen mit seinen Richtern. Das war vor ungefähr 6 Jahren, ja, der Vorfall, auf den sich das bezieht. In Frankreich hatte da der Präsident vom Fußballclub, welcher war es? Marseille, glaube ich. Marseille, Olympique Marseille. Bernard Tapie, der hatte einen Streit, ich glaube es ging um 300 oder 400 Millionen oder so, mit der Bank, ne, Credit Lyonnais. Und es sah so aus, als ob die Bank, das ist übrigens eine öffentliche Bank, also keine private, es sah so aus, dass die Bank recht hatte, ja. Und dann hat die Lagarde eingegriffen, hat es verhindert, dass es zum Gerichtsverfahren kam, sondern es sollte da dann Schiedsgericht angerufen werden. Und dieses Schiedsgericht hat dann erreicht, dass die 300 oder 400 Millionen dem Tapie zugesprochen wurden. Ne? Und die Lagarde hatte da wiederum Interesse dran, weil der sehr befreundet war mit Sarkozy. Also das ist, was dahinter steckt bei dieser Sache. Ja, hier in Spanien haben wir auch jetzt einen spektakulären Fall. Die Infantin Cristina ist ja auch der Korruption angeklagt. Sie habe da öffentliche Gelder veruntreut. Das Finanzamt hat jetzt einen Fall eröffnet. Ein Richter hat praktisch ein Untersuchungsverfahren eingeleitet. Wir warten jetzt nur darauf, dass dieser Richter natürlich vom obersten Gerichtshof, dass die PP kontrolliert, abgesetzt wird, auch bestraft wird, dass er es überhaupt wagt, praktisch ein Verfahren gegen die Infantin einzuleiten. Man hat das an anderer Stelle oft erlebt. Nehmen wir den klassischen Fall des Richters Garzón. Als der anfing, die Trama Gürtel, die Korruptionsaffäre Gürtel zu untersuchen, der PP, wurde er schwuppdiwupp abgesetzt und wurde praktisch seines Amtes enthoben, mit Schimpf und Schande davongejagt. Wie kann er es wagen, korrupte Leute aus der neofrankistischen Regierungspartei praktisch zu untersuchen, überhaupt zu untersuchen? So sieht's aus in diesem Land. Das heißt, wenn wir von Justiz sprechen, dann sprechen wir natürlich von Einfluss, Macht und wer kann es besser? Wer hat praktisch den längeren Arm in diesem Spiel? Das ist eine Justiz, die nennen wir im klassischen Sinne Klassenjustiz. Dann haben wir als nächste Meldung V-Leute-Datei ohne Klarnamen. Jawohl, Bund und Länder wollen Konsequenzen aus den Pannen bei den Ermittlungen gegen die NSU ziehen. Die nennen das Pannen. Sie einigten sich auf eine zentrale V-Leute-Datei, die Klarnamen der Informanten aber nicht enthalten soll. Da war die Stasi ja noch menschlicher. Die Stasi hatte die Klarnamen. Der deutsche, der westliche Geheimdienst, unser Geheimdienst, hat noch nicht mal die Klarnamen. Wer weiß aber dann die Klarnamen dieser Leute? Wer weiß, dass Klein Adolf vielleicht Willi Schmitz heißt und da wohnt und, wie wir schon so oft festgestellt haben, dann auch als Komplize von Mördern freie Hand hat. Es ist ein Skandal. Das Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern geht auch nach dem Desaster, so nennen die das hier, NSU-Ermittlungen weiter. Keiner will verraten, von welchen Neonazis Informationen gekauft werden. Die wichtigste Frage wird dabei weiter ausgeklammert. Die Frage nämlich, welche V-Leute waren genau an welchen Morden mitbeteiligt und müsste man eigentlich anklagen und mit ins Gefängnis stecken? Diese Frage wird immer weiter verschleiert. Dann gibt es hier sehr viel zu dem Attentat, das sich vorgestern in London ereignete, als zwei islamistische Terroristen, heißt es so flott, einen uniformierten jungen Briten auf offener Straße abschlachteten, auf eine sehr grausame Weise. Polizei verhört gerade die Verdächtigen. Britische Kampfjets haben eine Maschine abgefangen. Die Panik ist in England natürlich riesengroß. Bei dem Zwischenfall in einem Flugzeug über Großbritannien handelte es sich angeblich um einen Streit zwischen Passagieren und Besatzung. Vielleicht waren die besoffen oder wer weiß. Kampfjets hatten die Maschine aus Pakistan auf dem Weg nach Manchester abgefangen und nach London geleitet. So ist die Panik. Vielleicht hören wir mal in das Audioarchiv rein, wenn es funktioniert, und machen uns mal einen kleinen Eindruck. Rock'n'Roll. Nee, das geht nicht. Wir haben hier leider ein kleines Problem mit unseren Audios. Die lassen sich nicht abspielen. Also verzichten wir auf dieses Audio und machen weiter. Angriff auf UN-Gebäude in Kabul. Das heißt, wo deutsche Soldaten die Demokratie verteidigen, da will sie aber niemand haben. Die Taliban haben den Krieg in Afghanistan wieder in die Hauptstadt gebracht. Die Taliban, nicht die Deutschen oder die Amerikaner. In Kabul attackierten rechts radikal-islamische Kämpfer ein UN-Gebäude. Nein, rechts ist mir rausgerutscht. Radikal-islamische Kämpfer. Nach stundenlangen Gefechten wurden alle 5 Angreifer getötet. Das teilte die Polizei mit. Welche Polizei wird nicht gesagt? Ob die UNO-Polizei, die Militärpolizei oder Casais-Polizei? Dann eine kuriose Meldung aus Guatemala. Da hat nämlich der frühere guatemaltekische Präsident Portillo seinen Präsidentenpalast zu einem Geldautomaten gemacht. Der hat da über 70 Millionen US-Dollar gewaschen. Nach jahrelanger Flucht und mehreren Prozessen wurde der 61-Jährige jetzt an die USA ausgeliefert. Das heißt, die USA, wissen wir, das sauberste Land der Welt, wo es keine Korruption und kein Verbrechen gibt. Diesem Land wurde Portillo ausgeliefert. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm jetzt bis zu 20 Jahren Haft. Dann eine hässliche Meldung, das Völkermordurteil gegen Rios Montt, wo wir uns vor zwei Wochen so drüber gefreut haben, dass einer der Massenmörder von US-Gnaden mal wirklich verurteilt wurde, wurde jetzt schwuppdiwupp wieder aufgehoben. Es hat da Verfahrensprobleme angeblich gegeben. Dann geht es um das Recht von homosexuellen Menschen in Russland. Es gab eine Demo von Homosexuellen in Moskau, die wurde aber schwuppdiwupp verboten. Eine Demonstration für die Rechte von Schwulen und Lesben wurde in Moskau bislang noch nie genehmigt. Auch heute gibt es da keine Ausnahme. Schlimmer als das erneute Verbot ist für viele Homosexuelle aber die alltägliche Angst. Die können nämlich auf offener Straße überfallen, zusammengeschlagen und misshandelt werden. Und natürlich geht es jetzt um das Finale der Champions League. Es geht darum, was so passieren soll. Zwei Unentschieden, ein Sieg. So gingen die letzten Duelle zwischen Bayern München und dem BVB, also der Borussia Dortmund, aus. Was heute Abend passieren wird, das werden die Fans an den Bildschirmen daheim oder in den Stuben oder in den Kneipen verfolgen können. Das große Spiel wird aus taktischer Sicht allerdings spannend, sagt die ARD. Dortmund weiß mehr über die Bayern, doch die Bayern haben Mittel, die der BVB gar nicht mag. Enorm offensive Außenverteidiger, schnelle Spielverlagerung. Zwei der wichtigsten taktischen Elemente von Bayern München bereiten der Weltklasse-Defensive von Borussia Dortmund in der Vergangenheit die größten Schwierigkeiten. Doch allein daraus zu schließen, dass die Schwarz-Gelben in Wembley taktisch unterlegen sein werden, wäre falsch. Dortmunds Trainer Jürgen Klopp besitzt einen nicht zu unterschätzenden Wissensvorteil. Nach Toni Kroos' Verletzung stand bei den Bayern in allen wichtigen Begegnungen dasselbe Personal auf dem Platz. Vom 4-2-3-1-System wichen sie nahezu nie ab. Sein Pendant Jupp Heynckes dürfte hingegen ziemlich im Dunkeln tappen, da Dortmund in zwei der bisherigen drei Saisonspielen gegen den Rekordmeister von seiner 4-2-3-1-Formation abrückte und ein 4-5-1 wählte, um defensiv im Mittelfeld kompakter und variabler zu agieren. Und so weiter und so weiter. Wir lassen uns jetzt nicht weiter auf diese taktischen Erwägungen ein. Wer sehen will, kann es heute Abend verfolgen. Jo. Wechseln wir das Medium, kommen wir zu einer anderen Internetzeitung, Junge Welt. Die Junge Welt vom heutigen Samstag, beziehungsweise von ihrer Wochenendausgabe, 25. 26. Mai, hat erst einmal einen großen Aufhänger. Erdogan unter Druck, türkische Regierung gibt zu, Pläne für Anschlag in Rayhanil waren im Vorfeld bekannt. Von Hackern veröffentlichte Dokumente sind offenbar echt. Es wird also immer mehr an die Öffentlichkeit getragen, dass die Türken selber bei Terroranschlägen beteiligt waren, türkischer Geheimdienst zusammen mit sogenannten Al-Qaida-Kämpfern und von wo überhaupt? Von Katar, Saudi-Arabien, von den Wahhabisten finanzierte Terrortruppen zusammen mit der Türkei, zusammen natürlich auch mit der NATO versuchen, Syrien praktisch wegzubomben. Dann geht es um Brandstifter im Bundestag. Vor 20 Jahren besiegelte eine Mehrheit des Bundestags den Asylkompromiss. Dann hat die SPD ihr wievieltes Jubiläum, Werner, das 150-Jährige, oder wie alt ist die SPD geworden? Die hätte schon früher sterben sollen. Ja, so, ich weiß nicht genau. Ja, was haben wir jetzt, 2013? Ja, wahrscheinlich 150 Jahre oder so. Aber damals haben sie den Namen noch einigermaßen zurechtgetragen, ne? Aber heute nicht mehr, nichts Soziales mehr, nichts Sozialistisches mehr und demokratisch auch noch. Also, ich habe die schon völlig abgeschrieben. Sowohl hier als auch in Spanien, also in Deutschland, wie auch hier. Und ich erwarte mir da nichts von. Also im Grunde ist das egal, wie heißt jetzt der Kandidat da, der Steinbrück, ist das der? Ja, Pierre Steinbrück. Ob der dann die Wahlen gewinnt im Herbst oder die Merkel, das ist doch das Gleiche in Grün. Ja? Oder hier jetzt in Spanien. Rubalcaba. Ja, Rubalcaba, da schläft man ja sowieso gleich ein, wenn man den überhaupt nur sieht. Und Rajoy ist jetzt auch nicht mehr so Mode hier. Jetzt hat sich wer wieder zu Wort gemeldet, der Aznar. Ne? Er schließt es nicht aus, wieder in die Politik zurückzukehren. Ja? Um Gottes also, Willen. Ja, echt wahr. Ja. Hilfe, Hilfe. Und das ist einfach unglaublich. Ja. Und ich halte es gar nicht für ausgeschlossen, ne, dass der dann, wenn das jetzt mit Rajoy so weitergeht, und sieht ja so aus, die Umfragen sind immer noch katastrophaler, sowohl für die PP wie auch für die Sozialisten. Ne. Und dann kann es gut sein, weil die Leute sind einfach nicht in der Lage, ja, zu dem, was man jetzt Krise nennt, hier sich zu hinterfragen. Was passiert da eigentlich? Ne? Wer ist schuld? Was steckt dahinter? Wer profitiert dabei? Die machen das immer nur an Personen fest. Und dann natürlich Zapatero, ZAP, ne? Keine Ahnung, Sozialisten, das ist auch so Volksmund, ja, die Sozialisten verstehen sowieso nichts von Wirtschaft, und dann wird dann die PP und der Rajoy gewählt, jetzt wird's mit dem immer noch schlimmer, das kriegen dann die Leute natürlich auch mit, und also dann kann es gut sein, dass sie jetzt sagen, oh gut, dann setzen wir wieder mal eine andere Person dahin, den Aznar, ja. Und dann wird es natürlich noch schlimmer, ne, logischerweise. Und dann kommt der Ruf nach dem Diktator wieder. Ne? Das hatten wir ja schon öfter. Dann sagen die Leute, ja, wir brauchen jetzt einen Con Cojones, ne? Einer, der weiß, was er will. Ne? Gut möglich. Ne? Die Junge Welt fordert auf ihrer Homepage Gerechtigkeit für die SPD. Die deutsche Sozialdemokratie feiert ihren 150. Geburtstag. Ihr fast genauso altes Politikrezept ist: Was Krupp nutzt, nutzt auch Krause. Es war am 14. März 2003. Gerhard Schröder verkündete im Deutschen Bundestag seine Agenda 2010. In der Aussprache danach nahm auch der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Franz Müntefering, Stellung. In launigen Worten wies er darauf hin, dass die deutsche Sozialdemokratie im Mai 2003 ihren 140. Geburtstag feiere und damit mehr Jahre auf dem Buckel habe als alle anderen im Parlament vertretenen Parteien. Dies benutzte er als zusätzliche Rechtfertigung des soeben vom Kanzler vorgetragenen. Wer so alt ist, das war die Botschaft, auf den könne man schon mal hören. Das Datum, auf welches der Redner sich bezog, war der 23. Mai 1863, an dem Ferdinand Lassalle, der lebte von 1825 bis 1864, zusammen mit 12 Delegierten in Leipzig den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein gegründet hatte. Was daraus geworden ist, wissen wir. Die SPD unter Gerhard Schröder war wohl der Ausdruck der größten, tiefsten und brutalsten Verkommenheit einer Partei, die sich einmal Arbeiterpartei genannt hat. Schröder hat als erste Maßnahme zusammen mit Joschka Fischer die Vermögenssteuer praktisch runtergesetzt, hat ohne Not den Reichen eine Menge Geld geschenkt. Dann haben sie die Agenda 2010 praktisch in Gang gesetzt. Damit haben sie Leuten, die jahrzehntelang in die Sozialversicherung, in die Arbeitslosenkassen eingezahlt haben, eine Menge Geld geklaut. Und Achtung, sie haben die Hedgefonds ins Land geholt. Sie haben praktisch die Gesetzesgrundlage geschaffen, dass ausländische Firmen sich einkaufen können nach Strich und Faden in Wohnblocks. Sie haben öffentliche Gebäude verkauft, sie haben Sozialwohnungen, Sozialbaugesellschaften an Spekulanten auch von den Cayman Islands verkauft und die haben natürlich als erstes Mal die Mieten erhöht, das Ganze immer mehr verkommen lassen. Das war praktisch der unterste, der niedrigste Auswurf der Sozialdemokratie, der entstanden ist unter Schröder und Fischer. Schröder und die Agenda 2010. Aber im Grunde war das ja nur die letzte Station einer Entwicklung, die also für mich schon kurz nach der Gründung angefangen hat, noch in den 70er Jahren, im 19. Jahrhundert. Ne? Wer hat uns verraten, Sozialdemokraten? Das hat damals schon angefangen und also wo sie dann beschlossen haben, fürs Parlament zu kandidieren, ne? Und wenn man diesen Schritt erstmal tut, dann bist du verkauft, ja, dann musst du Kompromisse aushandeln und wenn du danach gibst, dann kriegst du dafür diesen Vorteil und da fängt diese Korruption schon an und dann weiß ich, der nächste Schritt war dann 1914, ne? Der Kaiser sagt, ich kenne keine, wie hat er gesagt, keine Klassen mehr oder so, keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Ja? Und da stimmen die Sozialdemokraten dann den Kriegskrediten zu und erlauben es auf diese Art und Weise, den Krieg zu finanzieren, den Ersten Weltkrieg. Ja, und dann die Auseinandersetzung zwischen den Sozialdemokraten und den Kommunisten in den 20er, Anfang der 30er Jahre. Dann in der Bundesrepublik kommt dann das Godesberger Programm, wo sie dann endgültig jeden Hauch von Marxismus noch abgeschworen haben, ganz offiziell. Und dann geht es eben konsequent weiter bis zu Schröder, wie du eben gesagt hast. Als letzte Zeitung habe ich hier die Taz mal ausgewählt und geöffnet. Da ist auf der Homepage von Samstag, vom heutigen Samstag, zuerst einmal das Thema Sprache und Rassismus. Warum so rücksichtslos, fragt die Taz. Auch Linke und Liberale haben ihre blinden Flecken. Minderheiten können sich daher nicht immer auf sie verlassen. Ein Beitrag zur N-Wort-Debatte. Das ist eine Debatte, die wird in Deutschland mittlerweile geführt. Zum Thema, soll man zum Beispiel in Kinderbüchern sagen, 10 kleine Negerlein oder 10 kleine überpigmentierte Menschen mit Migrationshintergrund oder wie soll man die Dinge nennen beim Namen? Man kann natürlich lachen, ich muss das auch. Nur die Debatte ist ernsthaft, weil die Sprache ist an sich rassistisch. Sie steckt voller rassistischer Ausdrücke. Dann gibt es heute weltweit einen weltweiten Protest gegen den Agrarkonzern Monsanto. Achtung, das ist kein harmloses Müsli-Unternehmen, sondern Monsanto ist die Krake, die eigentlich alles beherrscht. Am heutigen Samstag gehen Menschen in über 45 Ländern der Welt gegen den Genkonzern auf die Straße. Sie fordern mehr Vielfalt von Saatgut und Nahrungsmitteln. Dann hat die Taz einen Besuch in Peking gemacht. Herr Li will Freiheit. Seit Wochen zoffen sie sich um Solarmodule und Porzellan. Bei der Visite der chinesischen Führung in Berlin geht es wieder um Exporte. Wir wissen ja, die Chinesen kupfern ja alles ab, aber keiner traut sich jetzt, denen was zu sagen, weil eben alle von den Exporten nach China abhängig sind. Und vielleicht noch zum Schluss etwas aus der Kultur. Damit beschließen wir diesen Nachrichtenblock. Ein neues Sportfreunde-Stiller-Album ist da, ganz schön groß geworden. Mit Brüllknaller und Alltagsweisheiten, so tituliert die Taz. Die Sportfreunde-Stiller bleiben sich treu. Manch einer könnte sie sich auch auf einem Kirchentag vorstellen. Zum Schluss des Nachrichtenblocks noch eine Nachricht, und zwar eine gute Nachricht, muss man ja auch ab und zu mal bringen. Und zwar aus Madrid vom Erzbischof Rauco Varela, der überlegt jetzt Exorzisten auszubilden, also eine richtige Kurse sollen die machen und das lernen. Halleluja! Und aus aus erzbischöflichen Quellen verlautet, also es wird noch untersucht, wie man diese Kurse dann durchführt. Aber jetzt sagt er, da muss es offenbar so einen Notstand geben bei denen. Es gibt also einfach zu wenig Exorzisten. Und dann hat er jetzt vorab schon mal 8 ernannt, ja, und sagt, weil es allein in seiner Diözese ist, also in seiner Diözese, in seinem Sprengel Madrid, weil es da eine authentische Lawine von teuflischen Einflüssen gibt. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt der Mann zu so einer Aussage? Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass der in letzter Zeit immer häufiger hört, me cago en Dios, ne? Dass immer mehr Leute das sagen, die verlieren die Arbeit oder die Wohnung und me cago en Dios. Und wahrscheinlich sind es dann für ihn teuflische Einflüsse, die sich da manifestieren, und deshalb brauchen sie jetzt Exorzisten. Ich glaube auch dadurch, dass die Kirche hier in Spanien so reich bedacht wird mit Pfründen und Staatsgeldern und Steuergeldern, hat er einfach gesagt, ich habe da 8 Kumpels, für die suche ich einen Job. Was gibt's noch? Was ist noch frei? Wir brauchen ein paar Teufelsaustreiber. Und dann werden sie wahrscheinlich durch die Irrenhäuser von Madrid gehen und sich da Opfer suchen, um die dann ja, dem Exorzismus zu unterziehen. Teufelsaustreiber also in einer Welt. Ja, das ist die Stimme von Vincent Price. Ich hoffe, du hast sie erkannt, Pamme. Das Lachen von Vincent Price, das Lachen Satans, das Lachen des Teufels, das Lachen des Bösen an sich. Gut, das ist praktisch das Ziel auch der Neofrankisten hier in Spanien. Mittelalter mit Satellitenverbindung und Kameraüberwachung. Ein mittelalterliches Regime, wo Exorzisten praktisch den Ton angeben, das Ganze mit Kameraüberwachung und auch mit modernen Waffensystemen, Satelliten und allerlei Shows auf den Privatsendern. Alles ist privatisiert. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in Spanien sind zum Teil auch schon die Geheimdienste privatisiert. Firmen und auch Verbände und auch ausländische Verbände können sich Geheimdienste erkaufen. Das hat der MI5 in England auch schon gemacht. Wer dazu sehr viel geschrieben hat, die letzte Zeit, auch in der Zeitung in El País, ist der spanische Schriftsteller Javier Marías. Bammel, du wolltest dazu etwas bemerken. Ich wollte nur sagen, ich glaube, die Stimme von Vincent Price war aus Dr. Fibes, oder? Gut, du hast es erkannt. Okay, hiermit beschließen wir den Katastrophenblock. Mal gucken, was Simone sagt, und dann kommen wir zum Kino. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Und all das. Geht das Playback noch lauter? Es muss richtig laut.

will Nike tragen. Durch Nike ist was auszusagen. Baby glaubt nicht an Castro, sein finanzielles Fiasko. Unabhängigkeit ist keine Lösung für moderne Babys. Sie wissen nicht, wie man freien Geist benutzen kann. Unabhängigkeit ist keine Lösung, bietet sich nicht an. Denn Babys wollen einfach, einfachen Fun. Babys aus München-Westend, Babys aus Kreuzköln, Babys vom Wiener Ippenplatz, Babys aus St. Pauli, hey! Aus dem belgischen Viertel in Köln, Babys aus Zürich-West, ey Mann, diese Babys wollen einfach, einfachen Fun. Sie wollen Fun, Fun, Fun, sie wollen Fun. Fun, Fun, Fun, sie wollen Fun. Moderne Babys. Sie wissen nicht, wie man freien Geist benutzen kann. Unabhängigkeit ist keine Lösung, bietet sich nicht an. Denn Babys wollen einfach, einfach entfahren. Und alle und... Schorsch Kamerun. Unabhängigkeit ist keine Lösung für Babys. Noch eine kleine Kostprobe aus unserer Sprachensammlung. Mal gucken, ob jemand diese Sprache erkennt. Achtung! Namusa mwena okuve Uganda aba radio Contraband FFM erazidamu ne namusa mwena aba Niemandsland. Na? Was tippt ihr? Ich gebe euch drei Sprachen zur Auswahl. Gut. Kirgisisch, Mongolisch oder Bantu? Bantu. Ich sag auch Bantu. Bantu, das ist Bantu. Gut. Westafrika, ne? Ja, in Bantu gibt es verschiedene Sprachen bzw. Dialekte. Das war Luganda, so heißt der Dialekt. Gesprochen von unserem Freund Vincent, den ich letztes Wochenende kennengelernt habe. Und den grüße ich auch von hier aus dem Niemandsland. Der hat versprochen, uns zu hören. Der kann nämlich auch sehr gut Deutsch. Der spricht 12 Sprachen, der junge Mann. Ja, Bammel, schieß los. Was gibt's? Ja, mit dem Bantu hast du sozusagen die Steilvorlage geliefert für Fela Kuti. Den gibt's unter anderem zu sehen beim Docs Barcelona, die Hamburger Barcelona-Dokumentarfilmwoche. Die nächste Woche beginnt am 29. genau, 29. Mai. Docs Barcelona 2013 liefert eine ganze Masse an tollen Dokumentarfilmen, darunter eine Reihe von Musikfilmen, und diesen Herrn, den ich gerade genannt habe, Fela Kuti, den sehen wir unter anderem in einem Dokumentarfilm, der heißt Beware of Mr. Baker, über den Schlagzeuger Ginger Baker von Jay Bulger. Das erste Mal zu sehen hier in Spanien, ich glaube in Deutschland war der Film auch noch nicht zu sehen. Ein ganz toller Dokumentarfilm über, wie gesagt, den Schlagzeuger von so renommierten Bands wie Cream, Hawkwind. Der hat mit Gary Moore zusammengespielt, mit ganz vielen anderen Musikern. Und dieser Dokumentarfilm ist am 30.05. und 2.06. im Rahmen der Docs Barcelona Woche zu sehen, hier in Barcelona im Cinemes Renoir Florida Blanca. Zu Wort kommen unter anderem Eric Clapton natürlich, aber auch Johnny Rotten, Max Roach und wie gesagt Fela Kuti. Ginger Baker lebt angeblich heutzutage in Südafrika in seiner Finca dort unten und umnebelt sich nach wie vor mit Drogen und Frauen, und das scheint irgendwie ein richtig cooler Film zu sein. Weitere Musikdokus in der Docs Barcelona Woche sind Bajadi über die Flamenco-Tänzerin Carmen Amaya, die ich sehr ins Herz geschlossen habe. Auf der Website ist zu lesen, eine Reise ins Herz der Gitano- und Flamenco-Szene von Barcelona. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film. Am 31.05. um 19.30 Uhr in der Filmoteca de Catalunya zu sehen. Und dann gibt es als weiteren Musikfilm Trains of Thought von Timo Nowotny über die Elektro-Tüftler aus Wien. Jo, bitte, Bammel, es geht weiter. Ja, neben den genannten Musikdokumentarfilmen gibt es eine ganze Reihe von anderen spannenden Dokumentarfilmen natürlich. Ich hatte mir rausgesucht den neuen Film von Michael Glavogger, Horse Glory, über das leidige Thema der Prostitution überall auf der Welt. Er hat Prostituierte in Thailand, Bangladesch und Mexiko begleitet. Michael Glavogger ist dieser hochspannende Regisseur von Filmen wie Working Man's Death, der ebenfalls in der Filmoteca zu sehen ist, eine Reise in die moderne Arbeitswelt, wie man so schön sagt, wie man das schlimmer sich nicht vorstellen kann. Also man sieht unter anderem so polnische Minenarbeiter, ein Schlachthof in Afrika. Das ist eine Weltreise, die ist dermaßen grauenhaft und haarsträubend. Das ist wirklich unglaublich. Working Man's Death, sein neuer Film Horse Glory, Michael Glavogger in der Filmoteca zu sehen am 30.05. und 1.06. Angeblich ist er auch zu Gast dort. Ich weiß nicht genau, ob er wirklich kommt, aber angekündigt ist er zumindest. The Act of Killing ist ein weiterer spannender Dokumentarfilm über die Massenmorde in Indonesien während der Diktatur 1965. Der wurde koproduziert von Werner Herzog. Dann gibt es einen neuen Film von Alan Berlinger, diesem tollen Regisseur von Nobody's Business. First Cousin, Once Removed ist der Name dieses Films. Und er hat seinen Primo und Freund Edwin Honig über 5 Jahre lang begleitet während seiner Alzheimer-Krankheit. Das scheint mir ein hochspannender Film zu sein. Neben dem gibt es noch eine ganze Reihe anderer Dokumentarfilme. Ich mache mal kurz eine Atempause, ja? Hello, I'm Daniel from Ireland. I would like to greet all the listeners to that great radio program, which is called Niemalsland. Jo, das war der kleine Daniel aus Ireland, from Ireland. Wie geht's weiter? Abschließend zur Dokumentarfilmwoche im CCCB gibt's eine Reihe, die sich Nuevo Talento nennt. Bei freiem Eintritt zeigen die eine ganze Reihe von tollen kleinen Dokumentarfilmen, bei denen auch größtenteils die Filmemacher anwesend sind. Dann gibt's 2 Dokumentarfilme über die Bananen- und Südfruchtfirma, über diesen Giganten Dole. Ich habe selber irgendwie aus meiner Kindheit Erinnerung. Ich sehe das Etikett auch vor mir. Genau, Dole. Diese Bananen und ja, Ananasfrüchte. Wir kennen das alle irgendwie. Da gibt's einen Filmemacher, der hat sich mit dieser Firma beschäftigt vor 3 Jahren. Hat das überlebt? Er hat's überlebt, aber die haben ihn mit dermaßen fiesen Boykottmaßnahmen belegt, dass er danach noch einen Dokumentarfilm gemacht hat über diese über diese Beschneidung seiner Pressefreiheit. Beide Filme sind in der Filmoteca auch zu sehen im Rahmen dieser Dokumentarfilmreihe. Und was ich auch ganz spannend finde, es gibt noch einen Film über Google, El Cerbero del Mundo. Und der scheint mir auch sehr spannend zu sein, ebenfalls in der Filmoteca. Alle Infos gibt's unter www.docsbarcelona.com. Vom 29. Mai bis zum 1. Juni in der Filmotheca, im Cinemais Renoir, im CCCB und an kleinen anderen Veranstaltungsorten. Ich empfehle das sehr. Hingehen, bitte. Jo, werden wir machen. Ja, wir hören die Kulturnotizen hier im Niemandsland. Es ist Samstag, der 25. Mai 2013. Bammel hat uns gerade einmal das Kinopanorama der nächsten Tage und Wochen ausgebreitet. Lana, da gibt's noch was Interessantes. Ja, wer nicht so lange warten will, bis das anfängt, hier, was Bammel gerade angekündigt hat, der kann gleich heute Nachmittag um 16.30 Uhr ins Kino gehen, und zwar ins Cinema Girona. Weil da geht jetzt zu Ende das 10. Festival des Cine- und Menschenrechte. Morgen ist der letzte Tag. Und da gibt es heute Nachmittag um 16:30 nochmal im Cinema Girona einen Kurzfilm, Five Ways to Kill a Man. Also Originalversion, aber mit spanischen Untertiteln von Christopher Bessette, das heißt hier zum Inhalt, der Kurzfilm Five Ways to Kill a Man erzählt die Geschichte von Sam, der plötzlich jeden Tag von Menschen besucht wird, die ihn an die Konsequenzen seines Lebensstils erinnern. So stellt der Film Fragen über Verantwortung und die Pflicht zu handeln. Der Film ist entstanden im Rahmen der Berlinale Talent Campus. Ich habe auch noch was anzukündigen, das liegt allerdings erst in 2 Wochen an. Doch ich will schon mal sagen, es geht um die Aufführung des Hannah Arendt-Films von Frau Margarete von Trotter. Wir hatten da schon drüber berichtet hier im Niemandsland, aber nun kommt er nach Barcelona. Nach ihren letzten Filmen Rosenstraße von 2003 und Ich bin die andere von 2006 und Aus dem Leben der Hildegard von Bingen von 2009 erzählt uns die Filmemacherin Margarete von Trotter in ihrem neuesten Film 4 Tage im Leben der deutschsprachigen Philosophin Hannah Arendt. Die lebte von 1906 bis 1975 mit wem sonst, Frau Barbara Sukowa in der Hauptrolle. Auf Einladung des Goethe-Instituts Barcelona kommt Margarete von Trotter selbst zur spanischen Premiere des Films in der Filmoteca de Catalunya, die gleichzeitig Eröffnung des jüdischen Filmfests und der Abschlussfilm des Frauenfilmfestes sein wird. Das heißt, Filmoteca de Catalunya am 9.6. Das kostet leider ein bisschen was, 3 Euro. Das ist Originalversion mit Untertiteln auf Spanisch. Danach kann man wahrscheinlich auch mit Margarete von Trotter sprechen, wer Lust hat. Was hast du noch auf dem Programm, Bammel? Ja, ich wollte noch mal kurz auf das Kurzfilmfestival in Hamburg zurückkommen. Für unsere Hörer in Deutschland, dringende Empfehlung. Die Spanish Trash Night in Hamburg am 5. Juni im Festivalzentrum Halle 5 auf dem Kolbenhof. Es spielen auf die beiden Bands aus Barcelona, Motor Zombies und Ejakulation Postmortem. Leider haben wir hier ein technisches Problem und wir können nicht reinhören in diese Musik. Ich hätte euch gerne ein bisschen was davon präsentiert. Wir kommen mit 10 Leuten aus Barcelona nach Hamburg und präsentieren eine Reihe von Kurzfilmen und 2 Bands gibt es zu sehen am 5. Juni in Hamburg um 20 Uhr im Festivalzentrum des Kurzfilmfestivals. Das wird eine spannende Sache und ich werde wohl, glaube ich, später nochmal ein bisschen über diese Reise berichten. Das wird, glaube ich, eine ganz lustige Sache. Außerdem in Barcelona, neben dem Primavera Sound Festival, was zurzeit stattfindet, gestern haben sich, glaube ich, eine Menge Leute den Arsch abgefroren bei Blur. Es war sowas von schweinekalt gestern Nacht. Ja, gestern Abend, wirklich, ich habe es auch gemerkt. In Granollers hatten wir da 10 Grad oder 9 Grad, als ich in den Bus stieg, abends um 9. Das heißt, Leute, macht euch gefasst. Das ist hier nicht Fun City im ewigen Frühling, im ewigen Sommer. Das ist diesmal nicht der Fall. Musik und Film. Am 2. Juni gibt es unter dem Motto Cinematic ein Free-Jazz-Konzert. Es wird live vertont, der Film El Perro Andaluz. Das ist, glaube ich, eine richtig spannende Sache im La Virgen, ein Club im Raval, in der Carrera de la Verge, Nummer 10. Am 2. Juni um 20 Uhr, kostet auch ein bisschen Eintritt, lächerliche 3 Euro, muss man sagen. Ich empfehle dringend dorthin zu gehen. Außerdem, neben dem klassischen Primavera Rock Festival, was zurzeit stattfindet, gibt es am 7.6. Primavera Electronica. Da legen eine ganze Reihe von spannenden DJs auf im Fredonia.eu. Das ist eine Association Cultural. Der Eintritt ist frei. Wunderbare Sache. In der Carrera Llegat Nummer 6. Wer mehr wissen will, schickt eine Mail an info@fredonia.eu. Das ist so eine Kulturassoziation, eher anarchistisch geprägt, und die machen ganz viele Gratis-Sachen, Theater, Kino, Zirkus, Konzerte, tolle Sache. Empfehle ich auch nochmal dringend, ja. El Periodico ist heute ein Rieseninterview mit Warren Ellis, dem Gitarristen und Violinisten von Nick Cave and the Bad Seeds. Die spielen auf dem Primavera Sound. Das ist leider überhaupt nicht gratis, sondern es kostet einen Sack voll Geld. Und ich glaube, da gehen inzwischen auch nur noch Leute hin, die von außerhalb anreisen. Ich kenne keinen Menschen aus Barcelona, der dorthin geht. Trotzdem haben sie ein tolles Programm, neben Grizzly Bear, Phoenix, The Postal Service, spielen auch Jesus and Mary Chain, The Breeders, eine fantastische Band irgendwie, und es ist noch heute und morgen. Wer Lust hat, im Park Forum findet das statt, und ebenfalls im Park Forum, wer schon mal ein bisschen so sein Musikfestival Sommer planen will, das Festival Corina in Barcelona hat sich in den letzten Jahren einen ziemlich guten Namen gemacht, am 5. und 6. Juli erst, aber für die Leute, die so ein bisschen ihren Sommer planen wollen, empfehle ich das sehr. Neben so furchtbaren Bands wie Snoop Dogg und Wyclef Jean sind unter anderem zu sehen Cat Power, Mochiba, Fermin Muguruza, Goran Bregovic, Toots and the Maytals, ein Reggae-Klassiker, das Buraka Som Sistema, die haben richtig coole Sachen auf dem Programm. Billy Bragg spielt da auch. 5. und 6. Juli im Park Forum. Die sind dafür bekannt, dass sie wirklich echt alles mischen, von elektronischer Musik über, sag ich mal, klassischen Songwriter-Kram wie eben genannten Billy Bragg. Ich mag das Festival sehr und ist auch nicht ganz so teuer wie das Primavera Sound. 5. 6. Juli im Park Forum. Vormerken, ja. Jetzt möchte ich erstmal ein schönes Lied singen, aber dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, hier in Köln lebte vor ungefähr 50.000 Jahren ein kleiner Mann, der ist nach Amerika ausgewandert. Da ist er verstorben. 50.000 Jahre später ist heute. Und wir denken zurück an das 19. Jahrhundert, fin de siècle, ich weiß nicht, ob jemand Französisch kann, das heißt so ungefähr so viel wie jeden Tag besoffen. Und in diesem Melodram spielt auch Peter die Hauptfigur von seinem eigenen Stück, es heißt Peter. Es gehört aber nicht hierhin, es ist Philosophie. Jetzt Klartext. Es war einmal ein kleiner Mann, ungefähr so groß und genauso breit, genauso dick. Und dieser kleine Mann musste bis zum Lebensende immer das Spiel spielen für seine Freundinnen und Freunde. Stehe ich oder liege ich auf dem Rücken oder auf der Seite oder auf dem Bauch? Ich spreche von Louis Armstrong, einem ganz tollen Musiker, Musikant. Er hat Trompete gespielt und gesungen mit einem Frosch im Hals. Dadurch ist er nicht nur berühmt geworden, sondern auch durch sein lustiges Taschentuch. Und so wie ich. Nur seins ist weiß, meins ist rot. Und das ist der einzige Unterschied. Louis und ich waren gute Freunde. Er hat meine Gitarre geschenkt und zusammen sind wir vom Zehner gesprungen. Es gibt so viele Geschichten, die in meinem neuen Buch auch vorkommen, dass demnächst auf dem Markt Samstagmorgens auf dem Markt zu kaufen ist. Louis hat so schön Musik gemacht, er ist dann gestorben und seine Witwe, die wir gut kennen, und zwar wir haben Verbindung zu ihr aufgenommen, sie soll demnächst Peters Vermögen verwalten. Es wird nicht mehr lange dauern. Seine Witwe hat zu mir gesagt, Helge, warum singst du das Lied nicht mal in Deutsch, was er nachts, jede Nacht als Geist immer im Radio singen muss, auf der Autobahn. Kaixo, agurri beroena, Euskal Herriatik, irrati zeamanaldi iraultzaile honi, Kontrabanda FM izeneko eta bereziki Niemals Land programari. Aurrera, musu bat. Hinterm Haus 200.000 Hektar groß. Dazu gehört ein Berg, ein Wald, ein Tal und die See. Und ich sage zu mir selbst, was habe ich für eine wundervolle Welt. Da sind Tiere, Elefanten, Antilopen, Löwen, da sind verschiedene Menschen, Ameisenhaufen und eine Blockhütte. Und ich sage zu mir selbst, Helge, guten Tag. Wolken am Himmel, sie leuchten nur allein für mich. Und der Mond, bitte zieht nicht vorbei. Manchmal kommt mein Freund aus Las Vegas, der Buddy Casino, mich besuchen. Wir sitzen im Wohnzimmer, gucken mit Ferngläsern auf die Fensterbank und essen Kuchen. Doch draußen hinterm Zaun, da steht der Peter. Den lassen wir nicht rein, der will bestimmt nur wieder klauen. Ja, Äpfelklauen aus meinem Garten, das scheint den Herrn zu gefallen. Nehmen von dem, was ihnen nicht gehört. Und ich sage zu mir selbst, was habe ich für eine wundervolle Welt. Tja, meine Damen und Herren, das war er, wie er leibt und lebt. Was für eine wundervolle Welt. Herr Helge Schneider mit seinem Mitmusikanten Peter. Niemandsland 91.4 FM, Kontrabanda. So, Bammel, wir gucken mal, ob wir jetzt hier diese Motorzombies kriegen. Ich habe sie hier mal auf dem Plattenteller laufen. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Moment. Motorzombies, La Llorona. Fantastisch. Fanvideos, Spanish Horror Movies. Ja, hören wir mal rein. Das klingt ja nach Spanish Rock, so der 80er, ja, gemischt mit ein bisschen Western-Elementen, ne? So ein bisschen mit Spaghetti-Elementen. Ja, schöner spanischer Psychobilly-Surfpunk, ja. Oldschool, 80er Jahre, du hast ja schon gesagt. Ja. Zu sehen live am 5.6. in Hamburg, das erste Mal in Deutschland, die Motorzombies zusammen mit Ejaculation Postmortem. Wer mehr wissen will, guckt auch im Internet unter www.shortfilm.com. Da gibt es alle Informationen zum Hamburger Kurzfilmfestival und auch zu diesem Konzert und zu unserem Kurzfilmprogramm. Unter anderem ist zu sehen El Ataque de Pene Mutante, Attack of the Mutant Dick from Outer Space von Dani Moreno. Das ist der Sänger von den Motorzombies. Wird gezeigt in 3D Penis Vision. Also das wird ein richtig trashiger Abend. Jo. Ich bedanke mich für die Einladung. Ja, war schön, dass du hier warst, Bammel. Und bis demnächst, Jungs, oder? Jo, bis demnächst. Tschüss, Werner auch. Schönes Wochenende. Tschüss und bis heute Abend, 20.45 Uhr in Wembley. Die Bayern gegen Dortmund oder Dortmund gegen Bayern. Also ich werde mir es angucken. Immer mit der Idee, ich bin für niemand. Ja, mir ist es egal. Ich will nur ein schönes Spiel sehen. Aber dann ist es so. Das sagt man immer. Und dann genau. Und fängt dann das Herz an zu pochen, wenn genau, man die Borussen. Plötzlich merkst du, ich bin doch lieber für die einen als für die anderen. Und ich vermute, dass ich dann am Ende für Dortmund sein werde. Und vielleicht geschieht ja das Wunder. Ne? Das Wunder von Bern, es gab das Wunder von Glasgow. Es gibt das Wunder von St. Pauli, 1-0 gegen die Bayern. Ja, das Wunder von St. Pauli, Wunder gibt es immer wieder. Es gibt ja jetzt eine Umfrage in Deutschland, wo man festgestellt hat, dass die Hälfte von allen Deutschen an Wunder glauben. Ja, ja. Also, natürlich. Und ich gehöre dazu. Tschüss, Jungs. Alles Gute. Schönes Wochenende. Jo. Die heutige Sendung kann man im Podcast nachhören, ab Montag, Dienstag etwa unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Ich sage tschüss, agur, yo, halten Sie die Ohren steif, meine Damen und Herren, ein fantastisches Wochenende, tschüss. Von CDU und CSU. Ihre Parteien haben in der Nachkriegszeit den Slogan Wohlstand für alle auf ihre Fahnen geschrieben. Jetzt zerstören sie den Wohlstand von Millionen. Sie nehmen den Armen das Brot, weil sie zu feige sind, den Reichen das Geld zu nehmen. Halten Sie das für christlich? Und werte Abgeordnete der Liberalen, dass ein Staat private Verluste sozialisiert, wenn die Betroffenen nur reich und einflussreich genug sind. Das ist alles, aber kein Liberalismus. Wollen Sie das wirklich vertreten? Und werte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie tragen das Sozial und Demokratisch in Ihrem Parteinamen. Sie haben sich an diesem Anspruch in den letzten Jahren schon oft genug versündigt mit der Agenda 2010, mit der Deregulierung der Finanzmärkte, mit Hartz IV, mit der Zerschlagung der gesetzlichen Rente.